Kapitel 19. Geistliche Abtreibung. Auf dem Weg des Widerspruchs geschieht es, dass viele Christen ihre Verheißungen oder Prophetien abtreiben. Abtreibung ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung sowohl im Natürlichen als auch im Geistlichen. Als Gott begann, mir dies zu zeigen, machte es mich sehr traurig und ich sagte ihm, dass ich das nicht lehren könne, weil ich nicht möchte, dass Menschen diesen schrecklichen Schmerz der Abtreibung ansehen müssen. Das Wort Gottes ist wie ein Samen, der in unsere Herzen fällt. Es kann durch eine Prophetie geschehen, durch eine Zusage vom Geist Gottes an uns, durch das geschriebene Wort Gottes oder auf jede andere Art und Weise, die Gott wählt, um zu uns zu sprechen. Wenn der Same Gottes in unser Herz fällt, werden wir schwanger mit diesem Samen, der aktiv und lebendig ist. Der Teufel wird alles tun, um den Samen von dem Wort von Gott aus unseren Herzen zu entfernen. Das ist eine seiner großen Strategien. In Markus 4, 13 bis 15 spricht Jesus über dieses Gleichnis. Dann sagte er zu seinen Jüngern, aber ich sehe, dass auch ihr diesen einfachen Vergleich nicht verstanden habt. Wie wollt ihr dann all die anderen begreifen? Was der Bauer im Gleichnis aussät, ist die Botschaft Gottes. 15 Die Menschen, bei denen die Saat auf den Weg fällt, haben die Botschaft zwar gehört. Aber dann kommt der Satan und nimmt ihnen alles wieder weg. Satan wird immer versuchen, den Samen von Gottes Wort aus deinem Herzen zu stehlen, weil er weiß, wenn das Wort Gottes Wurzeln schlägt und wächst, dann wird es immer Frucht bringen. Und er möchte sicher machen, dass das niemals passiert. Gottes Versprechen sind so mächtig und werden uns ein Leben in der Fülle und im Sieg geben. Wenn der Teufel nicht fähig ist, den Samen aus unserem Herzen zu stehlen, dann wird er versuchen, uns zur Abtreibung zu bringen.